1255 wurde Königsberg gegründet. Während 8 Jahrhunderte ertrug es Krieg und Pest und Brand. Und es erlebte glückliche und stolze Zeiten seines wechselnden Schicksals, das gleichzeitig deutsches Schicksal war. Immer wurde hier Deutsch gesprochen, Deutsch gedacht und gefühlt. Königsberg. Als Junge oft auf Großmutters Schoß, und was sie erzählte, lässt mich bis heute nicht mehr los. Von unserer Heimat, die man uns genommen hat, von einer fernen, wunderschönen Stadt. Königsberg im Winter, als Großmutter es verließ. Königsberg im Winter war ein weißes Paradies, vor Tod und Verderben mussten sie fliehen. Tränen fallen auf die alten Fotografien, vergangen für immer ihr ganzes Glück. In Feuer und Bomben kehrt nie mehr zurück. Königsberg im Winter, als Großmutter es verließ. Königsberg im Winter war ein weißes Paradies. War einst dein Antlitz, Perle am Regelstrand, erbaut von deutschen Menschen im deutschen Preußenland. Königsberg, du Schöne, weil nicht mal mehr Ruinen stehen. Hört die Erinnerung an dich niemals vergehen. Königsberg im Winter, als Großmutter es verließ. Königsberg im Winter war ein weißes Paradies.